to him. Quoi de la cambre et que quelques gouttes de... Michael Smith, Sebastian. Michael Smith, Sebastian. DJ Moody, Ballhead Crazy. Mr. O'Hassan. Okay, now begin. Okay, now begin. eine Körperschutzausbildung. Von nun an werdet ihr nur reden, wenn ihr angesprochen seid. Und das erste und das letzte Wort auf eurem dreckigen Maul wird zu hören sein. Habt ihr Maden das verstanden? Sir! Jawohl, Sir! Bullshit, ich höre doch nichts. Habt wohl alle nur Lust im Sack. Sir! Jawohl, Sir! Ein unorganisiertes Thank you.

Stress Kids, Scratcher and Speedy, aka Sector 47.